Das ist oft für uns heute relativ, ja, also nicht oversophisticated, sondern undersophisticated, wenn man das sagen kann, kommt. Aber wenn man dann näher hin schaut auf die also inhaltliche Aussage, ist man überrascht, wie ihm das gelingt, auch wie durchdacht das ist und was dahinter steckt. Und dann holt er manchmal, wenn ihm die Termini sozusagen zu sehr abgleiten von dem, was er plastisch ausdrücken will, dann holt er Adorno gerne ran und den zitiert er dann so gezielt, dass man auch sofort erkennt, wie wenig leicht er sich das macht mit seiner scheinbar so leichten, scheinbar so einfachen Sprachdiktion. Jetzt 1972 war dann diese Suspendierung von seinem Dienst, dann 1977 die zweite Suspendierung, ja, das ist insofern schon die Skizze abrundend und jetzt können wir einen Blick werfen in diese Auseinandersetzung, um sein Selbstverständnis erkenntnistheoretisch ein wenig vor Augen zu bekommen. Also erstmal wiederhole ich, was letztes Mal als Fußnote aus seinem autobiografischen Abseits als sicherer Ort zitiert wurde zum Abschluss, daran möchte ich anknüpfen. Er fasst seine ganze Vita und als eine autobiografische Frage und Antwort, was können wir heute über einen Menschen wissen als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, in dieser Gebrochenheit der Nazi-Zeitsozialisation, fasst er dann so zusammen mit der Frage, wie werden die versunkenen Erfahrungen bewusst? Indem wir lernen, die Rätsel unserer Lebensgeschichte im Kontext der Geschichte unserer Gesellschaft zu lösen, und zwar im Detail, und indem wir der Reflexion vertrauen, solange sie Erfahrung und Objektivität fühlbar vermittelt. Das vor allem ist kritische Theorie. Und jetzt will er also auf dem Terrain der Aneignung und der Fortsetzung der kritischen Theorie, macht er zum Beispiel eine, das wäre schon aus dem Wörterbuch des Unmenschen entlehnt, das Wort Schulung, eine Kant-Schulung, machen Sie bei ihm in der Wohnung, Ende 1968, das ist ein gewisser Sprung, als die Studentenbewegung und dieser ganze euphorische Aufschwung, der mehr als Studentenbewegung war, eben die antiautoritäre Bewegung, wie sie sich verstand, Schülerbewegung und noch mehr, als das schon den Zenit gerade und halt schon spürbar war, für ihn, für die meisten noch gar nicht, aber für ihn deutlich spürbar war mit seinem Sensorium, das hat jetzt den Zenit überschritten, diese antiautoritäre Bewegung nach dem Dutschke-Attentat nach und so weiter, ich brauche das nicht aufzuzählen, diese ereignisgeschichtlichen Stufen der Eskalation und dann dieses Abbrechens, der Überforderung des SDS, damals, wie sollen wir das jetzt organisieren, ja, Ende 68 in der Wohnung von Brückner in Hannover treffen sich Kral, treffen sich eine ganze Handvoll SDSler, die an die verschiedensten Richtungen gegangen sind. Brinkmann hat das dann rausgegeben, der dabei war. Und das ist ein seltenes Protokoll, Fritz hat schon darauf hingewiesen, dieses sogenannte Hannoveraner Schulungsprotokoll über Kant und drumherum. Und da wird deutlich die erkenntnistheoretischen Vorgaben und die Höhe von ihm, von Brückner. Ich will da nur so eine oder andere kurze Sequenz daraus zum Besten geben. Etwa, wenn er sagt, etwas früher, da heißt es, also es geht um die Konstitutionsanalyse, wie immer. Also Konstitution ist das große Problem der Klassenanalyse und gleichzeitig der Analyse der Aktivität der Emanzipation in den kapitalistischen, namentlich den deutschen Verhältnissen, das die Kral umtreibt und die sie alle sozusagen unter der Peitsche, der erkenntnistheoretischen Peitsche Krals immer wieder vorwärts trieb. Ja. Wie können wir überhaupt erkenntnistheoretisch das Konstitutionsproblem richtig lösen? Und da geht es dann etwa so, Brückner sagt, ja, du hast jetzt aber wieder eins gemacht, das für die Konstitutionsanalyse hier entscheidend ist, nämlich unterschlagen, nämlich, dass die Formen des Gemütes a priori bereits bereit liegen müssen. Also wir brauchen jetzt kein Wort davon zu verstehen, nur so ein paar Catchwords, ja. Die Formen des Gemütes, auf das kommt es Ihnen bei dieser ganzen Kant-Konstitutionsfrage, Sie lesen zur Kritik der reinen Vernunft, da kommt es Ihnen drauf an. Da ist Brückner der Einzige, der auf diese Formen des Gemütes a priori eingeht, der danach fragt, ja, Kral, die Formen wessen? Brückner, stell doch keine rhetorischen Fragen, das weißt du doch besser als ich, das steht doch da. Die Formen der Erscheinung also würdest du also insgesamt mit den a priori bereitliegenden verstehen. Das gehört doch mit zur Konstituierung der Erfahrung.